Harlem of roses, fragrant and wild. Harlem of roses. Harlem of roses, fragrant and wild. Harlem of roses. Fill my cup overwhelming with wine. Fill my cup. Fill my cup overwhelming with wine. Fill my love me, honey, all through the night. Love me, honey. Love me, honey, all through the night. Love me, honey. Den Sunday Service in Hamburg beim Freien Senderkombinat. Hier geht es weiter in der zweiten Stunde mit den Konzerttipps, aber eben ein Song, der nichts mit Live-Termin oder Konzern zu tun hat, und zwar von Riley Walker, ein Gitarrist und Songschreiber aus den USA. Der hat gerade mit Primrose Green eine Platte veröffentlicht, von der hörten wir Hide in the Roses. So, jetzt geht es weiter hier mit den Konzerttipps. Und zwar geht's los mit Dienstag, den 2.6. Da spielen Pell, eine Band aus Schweden, in der Hasenschaukel. Von der hören wir hier, von dieser Band, den Song Alone. Das war ein Pal oder Pell aus Schweden mit ihrem Song Alone. Am 2.6. am Dienstag spielen sie in der Hasenschaukel. Am Mittwoch dann sind The Leisure Society zu Gast in Hamburg. Die Band um Nick Hemming hat gerade eben mit The Fine Art of Hanging Horn eine Platte veröffentlicht. Und da hören wir einen Song von, und zwar Outside In. A fire from every spark, embracing who you are, you're pouring it into everything you do. In your heart you know your worth, more than you were ever told, always hanging. Make mistakes, enlightened by the pain, you're pouring it into everything you do. In your heart you know your worth, more than you were ever told, always hanging on your own, always looking. Zudem hörten wir von The Leisure Society. Die Band aus England spielt in Hamburg am Mittwoch, den 3.6. und zwar in der Prinzenbar. Am gleichen Tag, am Mittwoch, sind Waxahachie zu Gast im Molotow. Die Band um Katie Crutchfield hat gerade eben mit Ivy Tripp ihr drittes Album veröffentlicht und davon hören wir hier den Song The Dirt. Ups, ich habe die CD gar nicht reingelegt. Das kommt davon, wenn man zu viel mit Playlist-Schreiben und sowas beschäftigt ist. Aber das ist natürlich schnell nachgeholt. Oh Mann, heute ist ja echt eine Sendung, wo nicht so richtig alles funktioniert. Aber das amüsiert euch ja umso mehr und deshalb hört ihr auch gerne Sunday Service, oder? Ja, ich kenne euch doch alle durchschaut und sowas. Also hier kommt jetzt Waxahachie mit The Dirt. Fiction that won't hurt you. Waxahachie, übrigens benannt nach einem Waxahachie Creek, also irgendwie so ein Fluss, den es da gibt aus der Ecke, wo sie kommt, die Katie Crutchfield. Und ihr neuestes Album Ivy Tripp erinnert ziemlich stark an, was man so aus den 90ern kennt, an diese ganzen Frauenbands, also Tanya Donnelly oder Kim Deal oder auch die Throwing Muses, alles was es so gab in der Richtung, das scheint sie hier so ein bisschen aufgenommen zu haben und verarbeitet zu haben. Ich finde die Platte einen Tick langweiliger als vorheriges Cerulean Salt. Da klang sie noch ein bisschen eigenständiger, hat ein paar Sachen ausprobiert und hat irgendwie so ein bisschen spannender geklungen. Trotzdem ist die neue Platte nicht schlecht. Und Waxahachie spielt am Mittwoch, den 3.6. im Molotow. Und das ist auch hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Ein weiterer Song ist hier zu hören. Der ist relativ kurz, gerade mal 1,47, wie ich gerade sehe. Grey Hair. Hieß das Ganze hier von Waxahachie. Die Band spielt live in Hamburg und zwar im Molotow am Mittwoch, den 3.6. Konzerttipp der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service. Am Donnerstag, den 4.6. in der Astra-Stube treten auf Goddamn. Das ist so ein, ich würde mal sagen, Rock-Duo. Ich glaube, die sind schon mit mehreren Leuten unterwegs. Eine Rockband, sage ich mal. Aus Wolverhampton kommen die, also aus England. Und machen wirklich ziemlich satten Sound auf ihrem neuesten Album Vultures. Hier ihr Song Silver Spooned. We see a silver spoon in your ways, I believe. Handed to on a plate since conceived. Whoa! Tja, ich denke, ich habe da eben nicht zu viel versprochen bei der Ankündigung von diesem rockigen Sound. Das waren Goddamn, nicht wirklich meine Baustelle, aber vielleicht gefällt es euch ja. Die Band aus England spielt in der Astra-Stube am Donnerstag, den 4. Juni. Dann noch ein feines Konzert am Donnerstag mit This is the Kid. Das ist ein Projekt von Kate Stables, die kommt aus England und macht auch feinstes Lo-Fi-Home-Singer-Songwriting und spielt am Donnerstag in dem Aalhaus. Die hat auch eine neue Platte draußen, die ich leider noch nicht gehört habe. Ich habe noch eine ältere von ihr aus dem Jahre 2000 und wann war die? 11, glaube ich, ist die rausgekommen. Hören wir hier See Here von This is the Kid. Musik hier von Kate Stables und ihrem Projekt This is the Kid. Neue Musik gibt es auch, wie gesagt, kann man sicherlich kaufen auf ihrem Konzert. Sie spielt live am Donnerstag, den 4.6. im Aalhaus. Auch das nochmal eine ganz warme Empfehlung von meiner Seite. Ihr Song gerade eben hieß See Here. Dann noch das Blurred Edges Festival findet statt ab Freitag, den 5.6. und geht bis zum 20.6. zum 10. Mal, also Jubiläum mit viel Feierlichkeiten und vielen Konzerten. Ich habe jetzt in der ersten Woche noch nichts Besonderes zum Ankündigen, aber da wird es in den nächsten Wochen sicherlich noch das ein oder andere Konzert geben, was ich hier über den Äther euch empfehlen werde. Also Blurred Edges Festival, Freitag geht's los und dann fast 3 Wochen lang Musik. Und noch ein letzten Konzerttipp für euch, und zwar nächsten Montag, den 8.6. spielen The Iron Lung Quartet im Zirkuszelt. Die Band kommt aus Hamburg und veröffentlicht die Tage ihr neuestes Album Whispers and Roars. Und das Ganze ist dann auch so eine Art Release-Party am nächsten Montag. Hier kommen The Iron Lung Quartet mit Slipping by Like a Field Mouse. and the stakes were, if razors were blunt, soon birds in a vapor will cut by the cat, and the leaves of October will muffle all that. When the days are not full enough, life slips by like a failed mouse, shaken for grass, and summer slips through your heart. Then another shack on the rebound with yet another boy racer. Got no talent, got no looks, making love like a pacer. Another 100 summer to come. Life is ducking and diving as if to teach how to bunk. Soon the birds in a vapor will be caught by the cat, and the frost and the snowfall will muffle all that. When the days are not full enough, life slips by like a failed mouse, shaken for grass. Oh, come on, mate, let's shake some grass. Then another shack on the rebound with yet another boy racer. No talent, got no looks, making love like a pacer. Oh, Like a Field Mice, das waren The Iron Lung Quartet. Musik aus Hamburg und Release Party zu ihrem Album Whispers and Roars. Findet statt nächsten Montag. Das ist der 8.6. und zwar im Zirkuszelt im Schanzenpark. So viel zu der Musik, die ja live stattfindet diese Woche in Hamburg. Mehr ist nicht. Ich weiß nicht, ob das schon so ein bisschen das Sommerloch hier sein soll, was sich langsam bemerkbar macht. Wäre eigentlich ziemlich grausam. Aber ich glaube, auch die nächsten Wochen wird es nicht sehr viel besser. Egal, dafür habe ich umso mehr Zeit, neue Musik zu spielen oder vielleicht auch Musik, die schon seit 2-3 Monaten draußen ist und die ich gerne nochmal von euch gehört werden möchte. Zum Beispiel von den Champs, einer Band von der Isle of Wight. Und ja, ich glaube, das sind auch zwei Brüder. Champion heißt sie mit Nachnamen, ist aber auch Champs als Bandname. Vamala oder Vamala heißt ihr aktuelles Album. Und hier kommen sie mit Send Me Down. All that I need is my lady. Help me out, help me out, help me out. Outside under the moonlight, I was hoping to get through to you. Cutting out across the cold night was a rider chasing the blue. The horsey road, it didn't seem right, it was too torn up to be true. I dropped my arms, rolled my head, and ran on out into the blue. Under the gold dust, the rifles cut through the night. Spirits riding on the old rust, the rider was way out of sight. I knew I must soldier on, see my lady tonight. Then from the dust, a demon rose, banished me from sight. I can't get it. Oh. Die Stimme hat man vielleicht erkannt, wenn man sich mit Musik aus Schweden auskennt. Das war Jenny Wilson mit The Demand The Impossible, hat die Ausnahmekünstlerin vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht. Die ist nicht so spannend und so toll wie damals ihr so erstes Soloalbum Love and Youth. Das erschien 2005, auch schon richtig lange her. War eine ganz, ganz großartige Platte. Sie hat dann noch so einige andere Sachen noch rausgebracht. Und jetzt, wie gesagt, mit The Demand The Impossible ihr neuestes Werk. Und ja, ihre Stimme ist ziemlich eigen und die kann man immer relativ gut raushören aus den vielen anderen, die dort dann manchmal vor dem Mikrofon stehen. Gerade eben hörten wir University of My Soul von Jenny Wilson. Die nächste Band hat so einen Namen, der ist aus vielen Wörtern zusammengesetzt. Und das soll heißen Pink Shiny Ultra Blast. Ja, was machen die für Musik? Kommen aus St. Petersburg, also Russland. Und ja, von ihrem Album Everything Else Matters. Hören wir einen Song? Ich habe, glaube ich, keine Tracklist zu dieser Platte. Ich muss leider mal irgendwo anders nachschauen vielleicht. Aber erstmal vielleicht hier Musik ab für euch. ordentlich die Effektgeräte der Gitarren und der Verstärker malträtiert. Pink Shiny Ultra Blast hörten wir. Ja, auch in Petersburg wird Indie-Pop gemacht, in diesem Fall eher so Shoegazer-Zeugs, der mich eher an Bands wie Lush oder andere Vertreter aus Anfang der 90er Jahre erinnern. Vom Album Everything Else Matters, hier habe ich inzwischen auch die Tracklist gefunden, die ist ein kleiner zusammengeschnittener Zettel, der in der CD drin liegt. Holy Forest hörten wir gerade eben von ja, der durchaus sympathischen Band hier aus Russland. Belgien als nächstes auf unserer kleinen musikalischen Europareise. Showstar heißt dort eine Band, die gerade eben ihr gleichbetiteltes Album veröffentlicht hat. Und hier hören wir ihren Song The Trouble Is. Gas tank for a head. I'm the jelly that the cat licked from the bowl before the rest. I whispered butter with a fish knife and other weird things too. I see people come in twos, just like breasts do. I'm the motherfucking birthday boy, don't steal my thunder, baby Jesus. We used to race shopping trolleys around the supermarket. I'd pay a pound as a deposit. I'm the motherfucking birthday boy, don't steal my thunder, baby Jesus. Diese Band hier kommt aus Süd-London, macht relativ ruhige und traurige Musik. Trotzdem nennen sie sich Happiness. Tja, das Gegensatzprogramm Happy, nein, Wet Little Birthday heißt das Debütalbum dieser Band. Selbst produziert, selbst aufgenommen alles und so ein bisschen Lo-Fi gehalten, aber auch ganz nett gemacht, wie ich finde. Baby Jesus hieß der Song gerade eben von Happiness. Die nächste Band, das sind richtig alte Bekannte, und zwar The Lilac Time, Projekt von Stephen Tintin Duffy, macht schon Musik seit den 80ern und hat vor kurzem sich zurückgemeldet mit dem Album No Sad Songs. Und davon hören wir hier den Song Babylon Revisited. Babylon revisited, their archetypes are limited, I'm alright. I was born into the light. Where's Eleanor of Aquitaine? We need a leader with a brain, I'm okay. And I won't fade away. What they ask for in their prayers, we only know from our nightmares, but all's well. They can rot in hell. The prophet of the new whatever apologizes for his failure, hey, hey, we'll fight another day. Fade away. Salvation never takes the open road. She likes to race the speeding carousel. We were the orphans of the storm, the band that never did reform. purple poppy seeds on wooden ships, white swan weed. Hey, hey, we won't fade away. Do you remember Mervyn King and his friends who lost everything? All's well. I hear they rot in hell. Destroy the world, exploit the poor, but don't forget to lock the door. Hey, hey, they'll come for you someday. If big business paid their tax, then everyone else could relax. My, my, he's wishing you goodbye. If dynamite is in your blood, there's no need waiting for the flood. But we're okay, we won't fade away. Salvation never takes the open road. She likes to race the speeding carousel. Steven Tintin Duffy und seine Band The Lilac Time haben früher auch mal wirklich bessere Musik gemacht. Babylon Revisited hörten wir von dem neuesten Album No Sad Songs und ganz ehrlich, früher hat der Herr doch spannender geklungen. Bill Wells und Aidan Moffat, zwei Herren aus Schottland, die auch kongenial zusammenarbeiten können. Bill Wells ist ein alter Jazzer, Aidan Moffat, früher mal Sänger bei Arabstrap gewesen. Auch die beiden haben eine neue Platte, The Most Important Place in the World. Nicht so toll wie ihre erste Kollaboration, die vor, weiß ich nicht, 3 Jahren, glaube ich, oder 4 Jahren meine absolute Lieblingsplatte war. Und ja, trotzdem ist die neue Platte nicht schlecht, aber auch nicht so dieses super Highlight. Hier kommen sie mit Any Other Mirror. Fighting gray and any other mirror but you. Also es ist mir gerade ein ganz großer Fauxpas passiert. Ihr habt es mitgekriegt, die Musik hört auf einmal auf, weil ich wollte die nächste schon mal einlegen und habe dann leider am falschen Regler gedreht. Und ich dachte, das geht gar nicht. Ich dachte, wenn die Dinger laufen, dann sind sie auch immun gegen irgendwelche komischen Fehlbedienungen. Aber dann doch passiert. Also heute ist hier echt der Wurm drin beim Sunday Service. Na gut, ich habe trotzdem schon mal die nächste Platte für euch. Also eben Aidan Wells, Bill Wells und Aidan Moffat, so rum muss das Ganze gehören. Leider etwas verkürzt. Wenn ihr den Rest hören wollt, kauft euch die Platte, die da heißt The Most Important Place in the World. Und hier kommt The Go Team mit What Do You Say?